Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe mein Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht. Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe mein Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Ich bin auf der Street, solange die Kasse Cha-Ching macht. Freunde werden Feinde, doch ich schweige und lern draus. Jeder will was reißen, doch die meisten gehen leer aus. Du kennst mich von damals und doch heute, ich bin New School. MTV und Viva nennt man heute nur YouTube. Guck den ganzen Leuten, ist egal, ob du Hits machst. Majors reden nicht mit dir, wenn du keine Klicks hast. Ich muss überleben, steh im Regen, manchmal gibt mir das Licht Kraft. Doch warum fängt man an zu beten, erst wenn man nichts hat? Ich sitz nachts wach, suche Wege hier raus. Ich rege mich auf, ich scheiß in dieser Gegend nicht aus. Denn viele haten ohne Grund. Ich hab gelernt, lieber sterben wie ein Mann, statt zu leben wie ein Hund. Und ich dreh mich nicht mehr um, was geschehen ist, ist geschehen. Meine Jungs übernehmen das System. Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe meinen Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht. Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe meinen Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht. Ich leb meinen Traum nicht, wenn mein Leben ein Traum bleibt. Du weißt nicht mehr weiter, geh und nimm dir ne Auszeit. Ich denk nicht am Morgen, schnall dich an, jetzt ist Showtime. Früher oder später werden alle hier tot sein. Wenn ich nicht mehr da bin, feiert mich an meinem Grabmal. Gangster Frank White, jeder kennt mich von damals. Rolle mit den Autos, die kein Rapper bezahlen kann. Geht mir aus dem Weg, ihr Affen, weg von der Fahrbahn. Wäre ich an eurer Stelle, würde ich einen besseren Plan planen. Doch ihr habt eure Seele schon verkauft in den Satan. Ich frag nach, viele Rapper machen sich zum Clown. Sie verlieren sich im Traum und wachen nicht mehr auf. Ich hab mich nicht verkauft. Kauf und zähle sicher zu den Reichsten, keine Frage, ich fick jeden, denn ich kann's mir leisten. Und wenn alle Stricke reißen, bleib ich einfach ich selbst. Ich feier mich selbst, ich hab die dicksten Eier der Welt. Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe meinen Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht. Freunde werden Feinde, doch egal, man, ich muss weg. Ich gehe meinen Weg, tut mir leid, ich mach Schluss jetzt. Bitte sei nicht sauer, weil ich einfach mein Ding mach. Auf der Street bleibt und die Kasse Cha-Ching macht.